Nubo gang. Ouais. Look squad gang, maman. Pouton. Nubo flex. Ouais. Les gars, wie du stresst, du sonne, bleib stramm, dich rass ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Scheitern im Rücken, dich rass ein Teil von mir. Egal wie du stresst, Gaso bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Teufel im Nacken, die Straße ein Teil von mir. Nimm den Block mit ins Grab, häng mit der Squad-Tag und Nacht, bleib wach. Mein Team bleibt stark, steh stramm, geb Gas, ich brauch Leber, Fuß auf Dreher. Sauna, wir leben das Risiko, rein in die Tanken und Brüche bei Typico. Negro, Köpfe kaputt, doch bleib effizient. Paranoia, wenn der Kripo reguckt. Du Gaso, Lack in Tasche, Magnum, scharfe Kanon, Rambo. Dicker Handy, hallo, hallo. Kommt die Straße ein Teil von mir. Habibus im Kosten ein Teil von mir. Harry sucht dort in den Block von mir. Mein Name bekannt in dem Bullrevier. Der Richter erfragt, ob ich nicht kapier. Die Straße ein Teil von mir. Egal wie du es drehst, du Sonne, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Scheitern im Rücken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du es drehst, Gaso, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Teufel im Nacken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, Gaso, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Ein paar Nasen gelegt, der Hase im Brand, du willst Straße, ich zeig sie dir. Ja, der Hafen ist mein Revier, hier wird die Rache noch kalt serviert. Du und die Homies, man streit mit mir, doch ich bin nicht ohne mein Eisen hier. Ja, bald 30 Jahre, vorbei die Zeit, wo ich in Scheiße bate. Kein Respekt da, keine Gnade, werde reich durch meine Gabe. Setz alles auf die eine Karte, setz alles auf die feine Waage. Riskier gern eine Strafe, die Hauptsache ist, dass ich Scheine stapel. In der Hood bist du ganz schnell verrückt, weil du fühlst für die anderen nicht. Also wird weiter Arm für vertickt. Ich riskier bis die Handschelle klickt. In der Hut wirst du ganz schnell verrückt, weil du fühlst für die anderen nix. Also wird weiter Arm für vertickt. Ich riskier bis die Handschelle klickt. Egal wie du's drehst, du Sonne, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Scheitern im Rücken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, Gaso, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Teufel im Nacken, die Straße ein Teil von mir. Büro verdoppelt mein Budget. Brr. Kunden wollen Cannabis für mich. Mulatto mit Vita die Tüte. Pachos, Kripos suchen nach Tüte. Wenn sein Kind teilt, dann ist die Straße ein Teil von mir. Nacht lang wach, abhasse mir. Sattler, paff, wenn ich abkassier. Kunde. Die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, du Sonne, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Scheitern im Rücken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, Gaso, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Teufel im Nacken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, du Sonne, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Scheitern im Rücken, die Straße ein Teil von mir. Egal wie du's drehst, Gaso, bleib stramm, die Straße ein Teil von mir. Wohin ich auch gehe, der Teufel im Nacken, die Straße ein Teil von mir.